Frau Schmidt, Sie waren an der Untersuchung beteiligt. Was wird denn in so einer Evaluation als gut bewertet? Die Zahl der Publikationen, die Absolventen oder wie erfolgreich die Universitäten Geld für ihre Forschung von der Industrie erhalten? Was sind das für Kriterien? Nein, die Kriterien, die Sie genannt haben, sind nicht so wichtig. Man zählt zum Beispiel in Großbritannien nicht die Zahl der Publikationen, sondern die Qualität der Publikationen wird ausgewertet. Alle Wissenschaftler müssen 4 Publikationen einreichen und deren Qualität wird von Gutachtergruppen bewertet. Unabhängige Wissenschaftler bewerten also die Qualität der Forschungsergebnisse einer Universität. Man kann vielleicht sagen, dass die Evaluationen am strukturiertesten in den Niederlanden gemacht werden. Da guckt man zum Beispiel, ob eine wissenschaftliche Publikation nur national oder auch international von Qualität ist, also auch bei Forschern anderer Länder Anerkennung findet. Dann nimmt man auch die wissenschaftliche Bedeutung eines Forschungsvorhabens als Maßstab. Hier guckt man unter anderem, ob die Aktivität für das Fach insgesamt wichtig ist.